was mich antreibt, was mich nicht schlafen lässt. Wenn andere trödeln, bin ich schneller da. Ich häng mich an ein Flugzeug, spiel blinder Passagier und flieg von Russland in die USA. Nur das Meer kennt meinen Namen. Kein Orkan raubt mir die Sicht. Sie werden mich nicht kriegen, so dreist und vogelfrei. Ich ziehe meine Kreise und die Menschen sehen mich nicht. Zwei sich streiten und fange das Geld ab. Wenn sie es werfen, bleibt mir keine Wahl. Ich spreche mit Staat A und benutze ihn gegen Staat B. Und der Kluge bin ich jedes Mal. Nur das Meer kennt meinen Namen. Kein Orkan rubt mir die Sicht. Nicht kriegen, so dreist und vogelfrei. Ich ziehe meine Runden, doch die Menschen sehen mich nicht. Gern verfluchen, mich in der Hölle sehen, mir Skrupel wünschen, die du selber hast. Was kann ich denn dafür, dass jeder Krieg sich melken lässt, dass ich handle da, wo du Gewissen hast. Denn nur das merken meine Namen. Kein Orkan raubt mir die Sicht. Nicht kriegen, so dreist und vogelfrei. Ich ziehe meine Runden, doch die Menschen sehen mich nicht.